Fußnote. Dass große Sammlungen epischer Geschichten gerne nach den in ihnen beschriebenen Metamorphosen, also Verwandlungen, benannt wurden, ist angesichts der Theorie der Heldenreise als Instrument der Transformation sicher kein Zufall. Ende der Fußnote. Die Geschichte von Psyche bezaubert uns bis heute nicht obwohl, sondern gerade weil endlich auch einmal eine Frau dieselben übermenschlichen Prüfungen bestehen muss wie die ansonsten handlungsbestimmenden Männer. Doch auch hier zeichnet sich die sterbliche Königstochter Psyche anfangs vor allem durch ihre Schönheit aus, und dies sogar im negativen Sinne. Sie ist so schön, dass die Menschen aufhören, die Göttin der Schönheit und Liebe, alias Venus, zu verehren. Eifersüchtig befiehlt Venus ihrem Sohn Amor, Psyche dazu zu bringen, sich in einen schlechten Mann zu verlieben. Der Fluch der Göttin ist also eine toxische Beziehung, das Schlachtfeld der Frauen wiederum ein Mann. Doch Psyche entkommt dem Dämon, weil wiederum ein anderer Gott in ihre Schönheit verknallt ist und verliebt sich in Amor, dieser auch in sie, und gemeinsam zeugen sie ein Kind. Venus wird folglich sauer, stellt ihre Prüfungen, eine dreht sich um eine Schönheitssalbe, mit deren Hilfe Psyche Amor nach einigen Wirrungen zurückerobern will, die sich aber als Todesgift herausstellt, nach deren Meisterung unsere Heldin schließlich vom römischen Göttervater Jupiter einen Becher mit Ambrosia bekommt, durch den sie unsterblich wird und damit würdig, einen Gott zu heiraten. Psyche gebiert Amor am Ende eine wunderschöne Tochter, die den Namen Voluptas, Wollust, erhält. Sie merken es, auch diese rare weibliche Heldin muss die ganze Last des narrativen Sexismus ertragen. Heute gibt es zwar Wonder Woman, Lara Croft und andere Heldinnen, aber sie bilden weiterhin die Ausnahme und sie werden in den allermeisten Fällen hochgradig sexualisiert dargestellt.